Sunday Service zu empfangen in Hamburg beim freien Sender Kombinat. Die zweite Stunde, hier geht's weiter mit den Konzerttipps, die Tipps für Hamburg, für die Clubs, was es diese Woche so live zu erleben gibt. Alle Termine ohne Gewähr. Ich vertue mich da manchmal im Monat, manchmal auch einfach irgendwie mit Zahlendreher, wie auch immer. Nochmal einfach vielleicht gucken in der Tagespresse oder in der Monatspresse, ob ihr die Termine auch nochmal woanders vielleicht irgendwo wahrnimmt, weil das schon häufiger vorkommt. Auch diese Woche wieder, oder zumindest ein Termin, den ich schon mal vor kurzem angesagt habe, der eigentlich heute erst ist, wie mir gerade aufgefallen ist. Also, das tue ich nicht absichtlich, aber naja, Termine aufschreiben, es gehört nicht zu meinen Lieblingshobbys, wie gesagt. Es geht los mit dem Herrn, den wir gerade eben gehört haben. Alex G heißt er. Ein ganz junger Singer-Songwriter aus dem Hause Lo-Fi, sozusagen aus den USA. Der hat mit DSU vor kurzem eine tolle Platte veröffentlicht, die sehr nach 90er Jahre, sehr nach Leuten wie Port Static oder den frühen Superchunk klingt. Und er spielt live im Molotow am Dienstag, den 24.02. Nicht alleine, sondern im Vorprogramm sind zwei junge Frauen aus Los Angeles. Girlpool nennen sie sich, sind noch dabei, gerade am ihren Debütalbum zu feilen, aber haben eine ganz, ganz tolle Split-EP veröffentlicht. Davon hier für euch der Song This Place von Girlpool und wirklich ganz, ganz großes Kino. Calls me princess and he gives me chocolate candy. Daniel calls me princess and he gives me chocolate candy. Was für ein hammermäßiger Track, ganz einfach und simpel gemacht, aber voll, voll großartig, muss ich sagen. Hier Girlpool hörten wir, zwei Damen aus L.A., von denen wir hoffentlich noch viel, viel Tolles, Spannendes hören werden. So minimalistisch habe ich Musik schon lange nicht mehr irgendwie gehört. Klar, total oldschool, aber toll gemacht. Die Band spielt live im Vorprogramm von Alex G. am Dienstag, den 24.02. im Molotow. Das soll dann schon um 20 Uhr losgehen. Also auf keinen Fall zu spät kommen, bitte, wenn ihr die Vorband auch noch sehen möchtet. Ebenfalls Dienstag spielen Bears Den im Knus. Das Konzert ist ausverkauft, deshalb ist dort auch kein Hörbeispiel von meiner Seite aus. Nicht so spannend, diese Band, finde ich zumindest nicht. Dann geht's weiter mit Michael Feuerstack. Der kommt aus Kanada und spielt am Mittwoch in der Astra-Stube. Hat gerade erst eine neue Platte veröffentlicht, The Forgettable Truth. Und hier kommt sein Song I Wanted More. I told you when I met you I was very hard to please. Didn't want it to get in the way. You told me where to look to find a place of peace, somewhere that maybe I could stay. I needed a place to stay. I was disconnected, I was floundering. Could only see the clock up on the wall. The ticking and the talking and the trial by fire. get myself unstuck at all. I needed a place to fall. I needed a place to fall. All my life I needed more. Now I know I have it all. You can't trust your body, cause it always lies. The body's ruled by martial law. You can't trust your mind, because it just has why? Something about a fatal flaw. Answering the call. I was answering the call. Michael Feuerstack, der hat schon bei vielen, vielen Bands mitgespielt. Die wurden Stars, zum Beispiel Snail House, Bell Orchestra, Maritime, um hier nur einige zu nennen. Und ja, jetzt kommt Mike Feuerstack aus Kanada mit einer neuen Platte im Gepäck nach Hamburg, spielt in der Astra-Stube am Mittwoch, den 25.02. an sehr sympathischer Zeitgenosse. Am gleichen Tag spielen Team Me im Knust und ich habe das Konzert von Team Me im Knust schon mal vor 10 Tagen angekündigt. Ich weiß nicht warum, ich bin da irgendwie, habe mich in einer Zahl geirrt. Also ich dachte, die spielen am 15., aber sie spielen am 25. Und ja, da das hier schon mal vor 2 Wochen lief, nicht nochmal eine Ankündigung. Platte fand ich jetzt auch nicht so spannend, muss ich zugeben. Stattdessen der Tipp für die Prinzenbar am Mittwoch. Dort spielen All We Are. Das sind 3 Menschen. Zum einen Richard O'Flynn aus Irland, Guro Gickling aus Norwegen und Luis Santos aus Brasilien. Die 3 kennen sich aus Liverpool. Dort haben sie zusammen studiert, eine Band gegründet und schwuppdiwupp ihr Debütalbum aufgenommen. Einfach nur All We Are betitelt. Darauf gibt es ja eigentlich so seichte Pop- und Disco-Klänge zu hören. Hier kommen sie mit ihrem Song Utmost Good. Oh, We Are hörten wir mit ihrem Song At Most Good. Die drei aus Liverpool, wie gesagt, haben sich gefunden, aber aus der ganzen Welt verteilt, spielen in der Prinzenbar am Mittwoch diese Woche. Das ist der 25. Februar. Im Übel und Gefährlich sind zu Gast die Heiterkeit zum Birthday Bash. Ich weiß nicht genau, was dort gefeiert wird, aber auf jeden Fall treten auf neben die Heiterkeit Jens Friebe, Chris Irmler und noch so einige andere. Von der Heiterkeit hier ihr Song Auge. Die Heiterkeit war das gerade mit ihrem Song Auge und die spielen live zusammen mit Jens Friebe, Chris Irmler und noch einigen anderen beim Birthday Bash im Übel und Gefährlich und zwar am Mittwoch, den 25.02. Am Donnerstag ist dann Carl Barrett zu Gast im Molotow. Ihr kennt ihn alle als Kumpel von Beat Doherty bei den Libertines und jetzt solo unterwegs mit neuer Platte und mit Band. Carl Barrett and the Jackals heißen die. Ihr neues Album mit dem Titel Let It Rain, gerade eben erschienen. Davon hören wir hier den Song Victory Gin. We'll be right back. Carl Barrett hat mit den Libertines im Sommer noch vor 60.000 Leuten im Hyde Park gespielt. Jetzt hat er ein kleineres Publikum mit seiner Band The Jackals. Tritt er auf im Molotow und zwar am Donnerstag, den 26.02. an der gleichen Location, am gleichen Tag und zwar in der Molotow Bar. Das Molotow ist ja, seitdem es jetzt in der Reeperbahn ist, mit neuer Location mehr so ein, sag ich mal, Multi-Event-Center geworden, was ich aber toll finde, weil alles nett gemacht und ja, viele kleine Auftrittsorte für kleine Bands sind, ist auf jeden Fall gut für Hamburg auch und dem Molotow sei es gegönnt, nach vielen Widrigkeiten auch vielleicht mal ein paar Leute mehr im Laden zu haben. Also Shoshin spielen da, die Band ist gerade so ein bisschen am Durchstarten und ja, von ihrem Album Ephanies and Wastelands kommt hier ihr Song Linoleum. Das sind also Shoshin. Die Band spielt live in der Molotow Bar am Donnerstag, 26. Februar. Am Freitag dann ist Bernd Begemann zu Gast solo und akustisch im Politbüro. Der Herr ist ja häufiger mal hier zu hören, von daher spare ich mir eine Ankündigung. Kennt wahrscheinlich eh jeder, der Herr aus Bad Salzuflen. Dann Vimes sind eine Band aus Köln, die gerade auf dem Weg sind nach Austin, Texas zum South by Southwest Festival und kurz vorher Halt machen in Hamburg und zwar in der Prinzenbar auftreten. Und ja, ich habe von euch hier einen Song von Vimes, der heißt Angel. And I guess you kind of hoped I could stick around for So tell me, if you see that feel outside your window, so tell me, if you ever do get that feeling, if you ever do get that feeling, if you ever do get that feeling, so tell me. I could stick around more, rearrange your ego. I could stick around more, rearrange your ego. Everything has to die. Maybe I don't want to know. World without end. Who knew you could be so gentle? Das waren Vimes aus Köln und die könnt ihr live erleben. Und zwar am Freitag, den 27. in der Prinzenbar. Und wie gesagt, im März ist diese Band live beim großen Festival South by Southwest in Austin, Texas. Wer sowas aussucht, welche Bands da hingehen, das würde ich auch gerne mal wissen. Ich habe einen ganz besonderen Tipp für euch, und zwar den Konzerttipp der Woche hier vom Sunday Service. Am Freitag spielen Frontier Ruckers in der Hasenschaukel. Erstmal Musik von der Band und dann ein bisschen Infos dazu. Hier kommen sie mit Careening Catalog Immortal. There's a white limousine with Massachusetts plates, and on the loose its occupants, those 90s prom dates careen. I tongue at my molar, you're my only consoler, you're my midnight buyer in the back of the mire, yeah. My world's a comprehensive private diorama, unpunctuated by any comma you got. I was a queer balladeer, so proud of our new minivan. You know your dad gave all he had, cause it's best for you just when he can. Greenfield village and a field trip version of young faces on every person I knew. All the modern dilettantes, they typed out their privilegedisms in their moronic fonts and piped out syllogisms. With some get well cards from my date stamp and yeah, I'd frame all that minor fame, but I just can't. When my best friend Doug's brother had some flashy two-seater and the sleepover soda would explode a splashy two-liter. Stoplights are cherry red or very greenish blue, like the mushy color of the 7-Eleven slushy hue. And the liquid wicked warping, the liquid wicked warping, the liquid wicked warping. I'm an ambulance, ambulances, distancing pitch. I hooked my thumb through your belt loop, from which I hitched every twitch you made. But we found stashed in the trashed out woods behind the Taco Bell is why I identify early sex with the oily smell of WD-40 and a blindness to the ways of the kindness behind us in the lukewarm heat lamp buffets. Now we report all our pathos to the food court police, where the pity and the loss grow so shitty and obese and sad. But in Baker's frozen woodlot, the smiling, sniffling good snot, you tried to wipe away, but you could not. When the sun's explosion and slow plummet can look so frozen as we glow from it. All our disastrous love, it goes by many titles. It froze inside the snow's ride, dropped it with its broken vitals. But I remember your sorrow outside of espresso, with all you wanted to borrow. All I said was, I guess so. And I wish I had just granted you that. Das waren Frontier Ruckus mit ihrem Song Careening Catalog Immortal. Frontier Ruckus, würden sie aus New York kommen, dann wären sie wahrscheinlich im Zuge des damaligen Anti-Folk-Hypes vielleicht weltberühmt geworden, wer weiß das schon. Die Band Frontier Ruckus kommt allerdings aus einem Vorort von Detroit, aus dem Detroiter Speckgürtel sozusagen, und nach Hipster-Musik kriegt dort wahrscheinlich kein Hahn. Schade eigentlich, denn ihre Alben gehören durchaus zu den besten, was die amerikanische Folk-Szene in den letzten Jahren veröffentlicht hat. Manchmal klingt es ein bisschen nach den frühen Bright Eyes, aber auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht. Somit tummeln sich Frontier Ruckus weiterhin durch die kleinen Clubs, singen Lieder über ihre Heimat Detroit und lassen sich hautnah erleben. Ihr habt die Chance, am Freitag, den 27.02. in der Hasenschaukel Frontier Ruckus dort live zu Gast, die vier Herren aus der Nähe von Detroit. Das ganze Konzert der Woche. Hier kommen sie nochmal mit Black Holes. Though there are so many black holes. Torture till our love made us cry. So Jacqueline, when are you coming home? Your organ bench is warped and wrenched in so many nights. See your bedroom window lights. I guess the widow ghost ignites. Cause they left that house in Union Lake and I had my first communion. Clubhouse of their apartment where the freeway air a 275 rush when they were still alive. So I extend my endless thanks, grandchild pranks and oxygen tanks hissing to the daytime TV. Were you and me crossword puzzles? I was ten. Emotional pain. auto parts break down and die. Wheel around the squealing sound of a shopping cart. Smile down the grocery aisle, you softly hang your head and start to of their favorite first grade teams. Though there are so many black holes, jack-o'-lanterns and orphans. Frontier Ruckus hörten wir. Die Band aus Detroit spielt, aus der Nähe von Detroit, spielt am Freitag, den 27.02. in der Hasenschaukel. Konzerttipp der Woche an dieser Stelle vom Sunday Service. Am Samstag dann spielt eine Band aus Schweden in der Astra Stube, und zwar A-Projection, eine ganz, ganz neue, junge Band, die demnächst eine Platte auf dem Hamburger Label Tapete Records veröffentlichen wird. Und ja, ihr könnt sie schon mal live sehen, wenn ihr Lust habt dazu, am Samstag in der Astra Stube. Hier kommen sie mit Young Days. Young Days, das waren A Projection. Die spielen live am Samstag, den 28. Februar in der Astra Stube. Und dann geht's weiter mit dem März. 1.3., das ist am Sonntag, sind Archive zu Gast in der Großen Freiheit 36. Die Band hat gerade eine neue Platte veröffentlicht mit dem Titel Restriction. Davon hören wir hier den Titelsong. Das waren gerade Archive, die wollten schon weiterlegen hier. Archive könnt ihr live erleben. Am Sonntag, den 1.3. sind sie zu Gast in der Großen Freiheit 36. Ebenfalls eine große Band, Idlewild aus Schottland, spielen am nächsten Montag, den 2.3. im Knust. Die haben gerade eben erst mit Everything Ever Written eine neue Platte veröffentlicht. Da lauschen wir mal rein in den Song If You Can Use It. Geht mal locker 7 Minuten lang. Thank you. Yeah, I spoke to him once, and he never looked up, even though I stood there talking for the longest time. It was as if I was acting out lines that someone else had written. Unwillingly, they'd become mine. Lines like I worn out my ambition because I soaked it in wine. Use it if you can use it. And you tell me that I'm not, but I'll tell you what, I'm entitled to what's rightfully mine. Use it if you can use it. Out there, but there's a heartbeat behind every door, an infinite menu of invisible lives. I have followed that smile, but for how long? Your dull eyes shine just enough light to dirty copper coins looking up from the bottom of the old wishing well. You know that I won't out my ambitions, I soak them in. But it was taken before I was actually alive. Life is long if you know how to use it. If we all joined in with the life you were living, living in the skin that you've been given, all the things that you've done and you do to yourself, they will spread out like a dream on the ground. Dreams like that should not be wasted. Happiness isn't a gift you're given. Hate and guilt, there are Western traditions. We are rehearsing them with an insanity. Ich blende hier mal aus, weil so viel mehr passiert da nicht. Die nächsten 3 Minuten Idlewild hörten wir mit Use It, If You Can Use It. Die Band aus Schottland stellt ihr neuestes Album Everything Ever Written vor, und zwar nächsten Montag, den 2. März, im Knust. Am gleichen Tag im Mojo zu Gast sind Sylvain Esso. Die Band hatte genau vor einem Jahr, glaube ich, ihr Debütalbum selbstbetitelt veröffentlicht und tritt auf im Mojo Club nächsten Montag. Hier ihr Song An Katina. I'm washing with all my friends in the kitchen. skinny man with a whale to hold his hand. Oh, to trade the places fast, to be swallowed, let it last, let it last, let it last, let it last. I'm swimming with all my slippery beginnings. Why? Katina, das waren Sylvan Esso, ein Duo aus Kanada, und die spielen live am nächsten Montag im Mojo Club. Das ist der 2. März. Ich habe noch einen Konzerttipp für euch für nächsten Montag. Und zwar spielen dort The Preachers im Molotow. The Preachers kommen aus Sydney, aus Australien, und haben gerade eben letzte Woche ihr Debütalbum veröffentlicht. Das trägt den Titel Blue Planet Eyes. Und ja, sie sind auf Deutschland-Tour, spielen nächsten Montag im Molotow. Und hier kommt die Band mit Somebody's Talking.